Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 287, Wer verlangt mehr? Heute als Thema der Irrsinn wird zum Trend Mondpreise für Smartphones. Dann noch jede Menge News natürlich wie immer. Diesmal auch interessant die Casio Outdoor Smartwatch. Aha, es geht ja doch. Ja. In der Community war heute eigentlich gar nichts los. Diese Woche, deswegen habe ich mir da noch was ausgedacht. Ja. Ah, immerhin, eine Zuschrift kam noch, wo ich was verwerten konnte. Das ist ja schon mal was. Ne? Und die App der Woche diesmal auch was, ja, was soll man sagen, Besonderes, Älteres? Na, mal gucken. Guter Thema, wie gesagt, eben schon Mondpreise für Smartphones. Es hat mich ja richtig gehend schockiert, als ich gesehen habe, dass das Huawei Mate 8 in Deutschland tatsächlich oder in Europa tatsächlich für 599 Euro angeboten wird. Und zwar ist das die kleine Version mit 3 GB, 32 GB Speicher, die größere Version mit 4 GB Hauptspeicher und 64 GB Storage, die kommt auf 699. Damit folgt auch bei dem selbstvermarkteten Modell Huawei dieser hirnrissischen Absicht, hier möglichst viel Geld rauszupressen. Ehrlich gesagt, es ist mir wurscht, ob das jetzt ein allgemeiner Preisanstieg ist oder nicht. Oder ob das die Firmen einfach nur probieren, um Geld zu machen oder um ihre Produkte weg von diesem Billig-Image zu bekommen. Aber das geht natürlich nicht. Ja, das Mate 8 war eigentlich ein ganz gutes Gerät, auf das habe ich mich irgendwie auch gefreut. Zu diesen Preisen ist es allerdings nur noch, sagen wir mal, mittelmäßig. Ja, ganz einfach, weil der Preis hängt immer in Relation auch zu dem, was das Telefon kann, was das Telefon bietet. Und bei einem Preis von 599 bzw. 699 Euro, ja, da muss man ganz klar sagen, da verlange ich auch gleich einen Tacken mehr noch. Ja. Die technischen Daten sind sehr gut, da kann man absolut nichts sagen, aber es ist rechtfertigt nicht diesen hohen Preis. Ja, ganz einfach. Und vor allem deswegen nicht, weil man weiß, dass diese Geräte anderswo auf der Welt viel, viel, viel günstiger angeboten werden. Ich dachte ja, dass das Nexus 6P deswegen so teuer ist, weil es eben von Google ist und Google da irgendwas geplant hat, zum Beispiel, dass es irgendwie nur noch als Entwicklergerät, so wie Nexus ja auch mal vorgesehen war, positioniert werden soll und sich eben nicht mehr um den normalen Markt kümmert und deswegen muss man da auch sich nicht reinhängen groß und das zu einem super Kampfpreis zu machen. Aber es sieht wohl so aus, als ob da Huawei auch noch seine Finger mit im Spiel hatte oder Huawei probiert es jetzt auf dieser Welle mitzumachen, denn das Mate 8 ist natürlich, naja, sagen wir mal, ein interessantes Gerät, weil es eben durchaus ein paar Parallelen zu dem 6P aufweist, wenn man so will, ja, also man kann jetzt sagen, das ist das gleiche Gerät, das wäre ein bisschen zu viel, aber es hat dann doch eben ein paar Parallelen und deswegen war das doch interessant. Hätte jetzt das Huawei so einen Kampfpreis wie in den USA gemacht beispielsweise, dann muss ich sagen, sähe die Sache ganz anders aus und man könnte vielleicht hier wirklich sagen, ja, das ist gerechtfertigt. Das ist genau das Telefon, was die Leute gewollt haben, gesucht haben. Aber so geht es natürlich nicht. Also das ist eine Riesenfrechheit, was da Huawei abgezogen hat, meiner Meinung nach. Und die machen sich damit keine Freude. Also die sogar News-Redaktionen in den USA sind entsetzt und fragen sich, ja, was ist denn da los? Wie kann man das in Europa überhaupt noch machen? Ja. Und das kann auch Android nachhaltig schädigen, so etwas. Das setzt sich nämlich jetzt durch wie ein Trend. Ja, also Huawei, LG hat es jetzt auch gemacht. Ja, Samsung hat auch, wenn man das mal im Vergleich sieht, auch etwas angezogen, wobei da die Preise zumindest nochmal, wenn man andere Länder sieht, nicht so unverschämt abweichen. Ja. Und deswegen denke ich, kann man das bei Samsung noch eher verschmerzen. Ja. Aber der Trend ist ein schlimmer Trend, meiner Meinung nach, und nicht nur für Europa, sondern allgemein muss ich ganz klar sagen, bringt das die Geräte in ein schlechtes Licht, wenn es zu teuer ist, ja. Wenn man sich mit iPhone und so weiter in eine Preisregion wagt, dann muss man aber auch den direkten Vergleich nicht scheuen müssen. Nicht, dass ich sage, die Android-Geräte sind schlechter, im Gegenteil. Ja, aber das Problem ist, dass man hier auch auf Verarbeitung gucken muss, ja, auf die kleineren Sachen und so weiter und so weiter. Und das Preisargument ist zwar nicht immer das Wichtigste, aber wenn die technischen Daten in zwei verschiedenen Ländern gleich sind, ja, und die Preise riesige Unterschiede haben, dann ist da auch Willkür mit dabei. Ja. Und dann kann man auch gucken, ja, Moment mal, Apple und die europäischen Preise, ja, sind nicht ganz so unverschämt, wenn man das vergleicht. Ich finde es jedenfalls ganz, ganz schade, was da abgeht. Und ich habe jetzt die amerikanischen Preise nicht genau vorliegen. Moment mal. Nein, die habe ich jetzt nicht auswendig im Kopf. Aber ist jetzt nicht ganz so schlimm. Auf jeden Fall. Doch, ist schon schlimm, ja. Weil ich meine, es wären bei $399 gewesen, ja, wenn ich mich richtig erinnere, für das kleine Modell. Und da könnt ihr also schon sehen, was für eine Dimension das Ganze auch ist. Und das ist aus dem Grund auch gefährlich für das ganze Android-Gebilde. Denn dann fangen sich die Leute auch an zu fragen, ob es ein älteres Smartphone nicht auch tut oder nicht noch etwas länger tut. Und das wäre jetzt in diesem Stadium bei Android eine fatale Auswirkung. Aber da wird auch einigen nicht viel übrig bleiben. Ja, ich sag's mal so. Und dann werden auch Alternativen angeguckt, was man da vielleicht machen kann. Und dann kommt auch wieder zum Tragen, dass der Update-Zyklus bei der Konkurrenz zumindest scheinbar etwas besser ist. Ja, und das wäre äußerst übel, denn dann würden die Leute zu dem Schluss kommen, dass es günstiger ist, ein iPhone zu kaufen. Ja, weil man damit länger mit dem, naja, sagen wir, wenn auch beschnittenen OS, mit dem aktuellen OS arbeiten kann, weil eben Apple doch ziemlich lange Updates für die Geräte bringt. Ja, ich provoziere jetzt absichtlich da und reite auf diesem iPhone rum. Ich meine, ihr wisst ja, was ich vom iPhone halte, aber das sind doch Fragen, die man sich dann auch stellen muss. Und wenn ich eben für ein aktuelles Smartphone so viel bezahlen muss, unverhältnismäßig viel, nicht nur im Vergleich zu der Leistung, sondern auch noch besonders im Vergleich zu den Preisen in anderen Ländern, dann sage ich mir doch, na, dann tut's mein altes auch noch. Ja? Dann, ich habe keine Not momentan, zum Beispiel mein Sony Xperia Tablet Z3 möglichst schnell zu ersetzen. Ja, vor allem, weil Sony hier auch schon gleich wieder das Update angekündigt hat. Und damit ist es das dritte Update zu diesem Gerät. Ja, große Update. Auf Android Marshmallow für das Z3 kompakt und auch für das Sony Xperia Z3 Normaltelefon, ja. Und deswegen kann das durchaus Auswirkungen haben. Vielleicht sind dadurch auch Geräte von Sony im Vorteil, weil die sehr, sehr lange auch ein Update bekommen. Sony hat sich da nicht lumpen lassen, zumindest bei den Premium-Modellen nicht. Könnte noch etwas länger sein und vor allem etwas schneller könnten die Updates kommen, weil Marshmallow ist jetzt auch schon wieder geraume Zeit auf dem Markt. Ja, und es wird wahrscheinlich noch das ganze erste Quartal dauern, vielleicht sogar das zweite Quartal, bis dann die bis eine nennenswerte Anzahl von Geräten das Update ausgeliefert bekommen haben. Aber es ist zumindest schon mal besser als viele andere Firmen. Samsung beispielsweise hat dann eine etwas rigorosere Update-Politik und da sind dann die Geräte doch schneller im Aus als zum Beispiel bei Sony. Ja, ganz schlimm wird's dann eben bei diesen Anbietern, die jetzt so hochgreifen im Preis wie LG und Huawei. Was soll das mit den Updates? Da kann man nur warten, bis man schwarz wird. Das ist unfassbar. Ich weiß nicht, was das noch, was die sich da überlegen oder überlegt haben, wahrscheinlich nichts. Und beim Nexus hat man ja immer noch den, eben bei den Updates noch das Argument, ja, kommt ja von Google direkt, das heißt, man bekommt länger Updates und auch schneller. Okay, aber wenn LG und Huawei die Geräte direkt verkaufen, dann kriegt man die Updates eben auch nicht schneller und da muss ich Huawei auch noch beweisen. Aber das bringt eigentlich schon gar nichts mehr bei dem Preis, das muss ich ganz klar sagen. Ja, ja, Preise sind wichtig. Es tut mir furchtbar leid. Und das werden auch eben viele andere Smartphone-Nutzer auch sehen. Ihr müsst es mal so sehen. Ich bin Techie, ja, ich bin technikbegeistert. Und ihr sicherlich auch, schon würdet ihr keinen Netcast hören, ja. Aber so die normalen Leute, die machen den Umsatz bei Android aus. Das sind nicht nur ein paar hunderttausend, das sind Millionen von Nutzer. Die interessiert es überhaupt nicht, ja, ob Android jetzt cool ist oder ob, na gut, das vielleicht schon, ja, cool ist wichtig bei den Normalos. Aber die interessiert es nicht, ob Android jetzt gut ist, das bessere System ist, ob das offen ist, ob das frei ist, was Apple im Vergleich dazu für eine Marktpolitik fährt. Das interessiert die Leute nicht. Die gehen in das Geschäft, sehen das Gerät, lassen sich allenfalls noch beraten, fragen nach vielleicht noch nach ein paar technischen Daten. Das hat sich eigentlich durchgesetzt schon, ja, wie viel Speicher zum Beispiel. Und dann kriegen die das, diese rudimentären Daten gesagt und die Preise dazu. Und dann seht ihr, wie den Leuten das Gesicht drunter fällt, die in den Shop gegangen sind, ja, und irgendwo gelesen haben, Android ist das bessere iOS, nur günstiger. Dann gehen sie dorthin und gucken auf einmal und naja, so viel günstiger ist es auch nicht. Und dann sagt der Mann hinter dem Tresen noch, ja, aber bei dem Gerät gibt's das und das, ja, weil er natürlich ein bisschen mehr Provision kriegt für ein iPhone. Ne? Und dann war's das. Dann war's das mit dem Android-Kauf. Ja? Andere werden dann eben sich auch kein neues Android-Gerät holen, sondern vielleicht sogar noch abwarten, wenn sie denn sagen, ein iPhone kommt nicht in Frage, weil die Folgekosten eben viel zu hoch sind. Zum Beispiel mit Apps und so weiter. Dann werden sie eben noch weiter warten, bis sie ein neues kaufen. Das ist für viele Leute kein großes Problem. Manchmal tun Leute das einfach nur, weil der Vertrag abläuft und dann beim neuen Vertrag kann man sich wieder ein neues Handy nehmen, obwohl das alte dann vielleicht alles auch noch getan hätte. Ja. Also mal kurz gesagt, das ist ein Riesenhaufen Mist, was die Hersteller da gerade machen. Ich weiß nicht, ob die das nicht so verstehen, was da gerade abläuft und was zu was das führt. Ja, ich meine, gut, denen ist der Android-Marktanteil eigentlich egal, den interessiert natürlich nur die Gewinne der eigenen Firma. Ja, aber die werden auch zurückgehen. Und wenn sich Huawei denkt, dass die in Europa Fuß fassen können, die sind ja momentan im einstelligen Prozentbereich, wenn überhaupt, mit ihren Geräten vertreten, ja. Wenn man mal jetzt die Geräte über das Nexus-Label mal weglässt davon und dazu nicht rein sind. Wenn die denken, sie können eine Marke Huawei etablieren, indem sie überteuerte Geräte oder, naja, sagen wir auch nur mal sogar normalpreisige Geräte anbieten, ja, dann haben die sich getäuscht. Eine Marke etabliert man anders in Europa, weil in Europa ist, ich muss es leider sagen, der Preis sehr wichtig, ja. Deswegen hat auch der Werbeslogan Geiz ist geil so gut gezogen, ja. Weil auch wenn sich's keiner eingesteht, so ist es nun mal, ja. Ja, so ist es nun mal. Man will Qualität haben, aber auch wenig dafür zahlen. Und das ist bis zu einem gewissen Maß ist es auch ganz gut. Was hier eben jetzt abläuft, ist, dass man für die gleiche Qualität viel, viel mehr zahlen muss in der nächsten Generation der Smartphones, als man das vorher getan hat. Und das ist nicht akzeptabel. Das geht nicht. Und das werden die Firmen dann auch noch merken. Und leider wird es auch der Android-Marktanteil dann merken, beziehungsweise die Neuanschaffung von Smartphones, ja, wenn die dann zurückgehen werden. Ja. Das kann ich schon mal sagen. Nächstes Jahr wird es interessant sein, das zu beobachten, wenn nicht noch andere Hersteller diese Lücke wieder füllen. Möglicherweise wäre das für Sony ja eine gute Gelegenheit, jetzt mit Kampfpreisen auf den Markt zu drängen, und dann hätten sie nämlich ein großes Stück vom Smartphone-Markt auf einmal in der Tasche. Ja, das muss ich dann eben Sony selbst überlegen. Es muss nicht extremst billig sein oder eben diese Billig-Smartphones ohne jegliche Leistung. Nein, das meine ich nicht, sondern es müssen Top-Geräte sein zu einem unglaublich guten Preis. Ja. Und dann klappt es auch. Dann wird sich auch der Marktanteil verbessern. Das ist das, was eben Samsung auch am Anfang gemacht hat. Und danach haben die natürlich die Preise auch angezogen. Ja. Nachdem sie jetzt unangefochten die Nummer 1 sind. Warum Huawei das macht, die unangefochten ganz weit hinten sind, im Vergleich, das kann ich mir jetzt noch nicht vorstellen. Also verfehltes Marketing, und ich glaube, die wurden falsch beraten. Ich glaube, die Firmen haben reihenweise von ihren Beratern, von ihren Banken oder was auch immer dafür verantwortlich ist, wer das immer bei den Firmen macht, gesagt bekommen, in Europa sind die Leute bereit, viel mehr für ein Smartphone zu zahlen. Das ist falsch. Das sollte eigentlich schon bekannt sein, dass genau das in Europa nicht der Fall ist. Europa ist nicht bereit. England ist vielleicht bereit, so viel zu zahlen. Das war früher immer diese Sache, wo ich nur mit dem Kopf geschüttelt habe. Aber das zählt nicht für Europa, tut mir leid. England gehört nicht zur Europäischen Währungsunion und vielleicht auch bald nicht mehr zur EU. Und dann kann man das ebenso nicht auf den europäischen Markt, auf dem Festland ausdehnen. Und da wurden die Firmen offenbar sehr, sehr schlecht beraten. Das werden die Verkaufszahlen auch noch deutlich zeigen. Schade, dass damit eben Android möglicherweise einen Knacks bekommt, weil eben dann die Verkaufszahlen, die Neuzugänge eben deutlich zurückgehen werden. Ja. Ich habe gesprochen. Tja, Sony, nimm die Chance. Gut, ich komme dann mal zu den News. Da ist eine Casio Outdoor Smartwatch ist mir ins Auge gesprungen. Und zwar, also wer an Outdoor-Uhren denkt, der hat früher prinzipiell an Casio gedacht. Ja, die haben nämlich immer wieder sich was einfallen lassen. Sensoren, die auch wirklich nützlich waren. Ja, sei es jetzt Barometer, Höhenmesser, ja, Temperatursensoren und so weiter. Da hat sich Casio ja einen Namen gemacht, zum Beispiel mit dieser G-Shock-Uhr. Ja. Ziemlich schwierig auszusprechen. Und ja, jetzt drängt Casio auch in den Smartwatch-Markt rein mit einer Outdoor-Smartwatch und die ist sehr vielversprechend. Ich als Geocacher wurde da natürlich gleich wieder hellhörig, ja. Bis zu 50 Meter wasserdicht, ein Drucksensor, ein Beschleunigungssensor, Gyrometer, Kompass, alles drin, was man eben auch normal im Handy heutzutage mit drin hat. Wobei, der Drucksensor ist nicht in jedem Handy drin. Aber das bedeutet, man hat eben die Sensoren wieder mal direkt am Arm. Und das kann unter Umständen auch einen Vorteil haben. Entlastet auch das Smartphone, ja. Die sogenannte ViewRanger GPS App, ja, die ist geeignet für Tracking, ja, eine Weather App gibt's dafür, und Runkeeper kann man drauf installieren beispielsweise und. Es ist tatsächlich so, dass dieses Teil auch Androidware drauf hat, also funktioniert offiziell ganz normal mit Androidware und das ist ja schon mal nicht schlecht. Das hört sich auch alles gut an. Gut, Batterielebenszeit ist natürlich gerade für den Outdoor-Bereich natürlich noch der Knackpunkt, ja. Mehr als ein Tag. Also, ich kenne auch mehrtägige Outdoor-Touren und da ist es äußerst schlecht, wenn die Uhr den Geist aufgibt, ja. Also das ist etwas, da müssten sie noch etwas dran arbeiten, aber wohl eben ein generelles Problem, wenn man nicht gerade eine Pebble hat. Von daher ist vielleicht die Pebble die bessere Outdoor-Smartwatch. Ja? Müssen wir mal gucken, was da wichtiger ist. Der Preis allerdings, das haut einem auch hier wieder aus den Socken. Und zwar selbst in den USA kostet die Uhr $500 und damit wird es natürlich kein großer Wurf werden. Ganz klar. Wenn es in dem Preisbereich von einer guten G-Shock gewesen wäre, und die war nicht ganz billig, ja, also so etwa um die 200, 250 Euro, da könnte man dann schon eher darüber sprechen. Aber auch hier $500, das sieht mir dann eher aus wie so ein Proof of Concept. Ja, also da wird anscheinend nicht erwartet, dass das größere Stückzahlen da verkauft. Hoffe ich jedenfalls, dass es nicht erwartet wird, sonst fallen die nämlich gewaltig auf die Schnauze. Wie sowieso auch die meisten Smartwatch-Hersteller, inklusive Apple, auch merken, dieser extrem große Markt, den sie eigentlich alle erwartet haben, der blieb aus. Und ja, war aber auch abzusehen. Wenn man seinen gesunden Menschenverstand und nicht nur die Kasse hört. Naja. Sony bringt neue Google Cast Lautsprecher und auch einiges andere mehr und unterstreicht somit quasi die Unterstützung von Google mit diesen neuen Geräten. Google Cast, das ist dasselbe Protokoll, was eben auch der Chromecast benutzt. Das heißt also, dass man diese nahtlos in so ein Netzwerk einbinden kann und dann eben direkt von den Apps nicht nur an den Chromecast, sondern eben auch an ein Google Cast Gerät streamen kann, beziehungsweise das Gerät dann eben über das Wi-Fi so eine Verbindung aufbaut, wie es eben der Chromecast auch macht. Ja. Und in dieser Hear-Serie, also H.E.A.R., sehr lustige Wortschöpfung, ne? Weil Hear, ne, und H-Ear, naja, okay, die bringen drei neue Produkte eben, auch unter anderem kabellose Kopfhörer, also In-Ear-Kopfhörer, und dann eben auch diese Lautsprecher mit diesem Sony Extra Bass, was immer das auch heißt, ja, immer lustig. Ja, also sieht gut aus in Sony Lands für Android-Nutzer und das wird sich langfristig sicherlich auch dann bemerkbar machen. Und auch interessant, NFC ist ebenfalls bei diesen Lautsprechern mit dabei, dass man eben ganz leicht diese Lautsprecher pairen kann. Das ist interessant. Zusätzlich zu dem Google Cast wird allerdings auch noch Bluetooth unterstützt. Von daher werden auch noch andere Geräte dann möglicherweise drauf zugreifen können. Und das ist ja auch hier gar nicht schlecht, wenn man so eine Anschaffung macht. Denn auch hier wird der Preis nicht ganz so billig sein, wobei Sony hier nicht übertreibt. Dennoch gab es jetzt für die neuen Produkte noch keine neuen Preise zu sehen. Aber man kann schon an der Abbildung sehen, dass die also das sind Mehrweg-Lautsprecher. Das bedeutet, dass hier auch mehrere Membranen sind und es ist auch ein Stereo. Also auch hier hat Sony schon einen gewissen Mindestqualitätsanspruch an diese Lautsprecher gestellt. Das ist auch ganz gut so. Ja, neues Chromebook, nämlich das Samsung Chromebook 3, wurde auf der CES 2016 gezeigt. Das zeigt, dass das Chrome OS alles andere als obsolet ist nach dem Pixel C, was da einige gedacht haben. Nein, nein, nein, so ist das nicht. Ganz im Gegenteil. Und man erwartet also, dass dieses Gerät im Frühjahr 2016 offiziell erhältlich ist. Dieses Samsung-Gerät. Über Preise hat man da jetzt noch nicht gesprochen. Die technischen Daten, ja, da wurde auch nicht sehr viel rausgerückt. Ja. Aber das Gewicht 2,5 Pfund, das ist ja schon mal okay. Soweit 180 Grad kann man den Bildschirm also kippen. Das ist super. Hoffentlich hält er dann auch stabil genug. Und ein Metallgehäuse wird da verbaut, also nichts Plastik-Fantastik. Wie sich das dann natürlich auf den WLAN-Empfang ausübt, das ist wieder eine andere Geschichte. Das kann man dann wohl nur im Praxistest eben dann sehen. Ja. Samsung hat sowieso wieder auf der CES zugeschlagen. Ja, neue Uhren, natürlich neue TV-Geräte, Kühlschränke mit integriertem Smartphone sozusagen. Im Riesenformat. Also, naja. Also, Samsung macht was. Aber es ist ehrlich gesagt nichts jetzt rausgekommen oder angekündigt worden, was einem wirklich umhaut. Ja. Da war wirklich der Chromebook 3 noch das, was mich am meisten gefreut hat, beziehungsweise gewundert hat auch. Ja, nach all diesen Spekulationen. Und ich hätte mir nur ein bisschen mehr technische Daten hier gewünscht, aber naja, okay, gut. Wir werden es noch früh genug erfahren dann. Ja, Android-User, die sollten Facebook eigentlich komplett meiden. Ja, das sage ich knallhart. Wie jetzt nämlich herauskam, hat Facebook die Android-App absichtlich zum Absturz gebracht bei Android-Usern, das mehr als einmal um die Reaktion von Android-User zu sehen, ob man bei einer Auseinandersetzung bei einer eventuellen mit Google genug Marktmacht hätte, um eben sich da von Google quasi zu trennen und die App aus dem Play Store rauszunehmen und stattdessen nur über Facebook zu verbreiten. Ich weiß da nicht genau, was sie damit bezwecken wollten, das rauszufinden mit Abstürzen. Aber offenbar ist die Toleranzgrenze bei den Facebook-Nutzern auch bei Android so hoch, dass sie Dreck weiter benutzen, auch wenn das permanent abstürzt. Also sind Hauptsache irgendwie Facebook. Ne? Vielleicht sollte man mal darüber nachdenken, ob man überhaupt noch mit Facebook irgendwas, also mit einer Firma, die so ein Verhaltensweisen an den Tag legt, ob man da überhaupt noch was damit zu tun haben möchte als Android-User. Und irgendwie fand ich das schon immer skurril. Also Android und Facebook, also das ist irgendwie nicht so die richtige Kombination. Vielleicht sollen die Android-User eher mal Google Plus die Stange halten, als dieses Fratzenbuch da weiter zu unterstützen, die offenbar die Android-User auch noch mit Füßen treten. Ja. Und spätestens dann sollte eigentlich der Punkt erreicht sein, wo man Mark Zuckerberg mal den Stinkefinger zeigt und seinen verdammten Account endlich mal löscht. Und zwar richtig. Ja. Meine Meinung. Gut. Großes Ding oder Totgeburt? Erstes Projekt Tanga Phone. Tanga! Ich hab Tanga gesagt. Cool. Ja, das ist nicht schlecht. Nein, das erstes Projekt Tango Phone von Lenovo und Google. Oh man, das Tanga Phone. Yeah. I want that. Aber das erste Projekt Tango Smartphone ist mindestens auch so interessant. Und ich bin aber noch nicht ganz sicher, ob das jetzt eine Totgeburt ist von Google und Lenovo oder nicht. Ich habe viel gelesen. Das Projekt zieht sich ja auch jetzt schon wieder eine ganze Weile. Und ich muss ganz klar sagen, dass meine Begeisterung sich absolut in Grenzen hält. Dieser modulare Aufbau ist sicherlich interessant. Wenn ich mir aber dann dieser modulare Aufbau vom System ja nicht verwechseln bitte mit Projekt ARA. Das ist wieder was anderes, ja. Projekt Tango ist ja ein neues System im Prinzip, ja. Ein bisschen kompliziert und genau da fängt es auch an, ja. Weil trotz dieser langen Vorlauf Geschichte kann man immer noch schwer vermitteln, was Projekt Tango eigentlich ist. Im Prinzip könnte man sagen, das ist Android 7 oder Android 10 oder irgendwie sowas, ja, aber schon alleine dadurch, dass das Tango heißt, ist das schon wieder so eine eigene Geschichte. Ja. Auf jeden Fall tut Google mit Lenovo jetzt damit zusammenarbeiten und zeigt auch erste Renderings, wie das Gerät eventuell aussehen könnte. Ja, und jetzt dreimal dürft ihr raten. Das sieht aus wie jedes andere Smartphone auch. Außer, dass es hier in der Mitte so einen Block gibt. Ja, so einen kleinen Block, wo der Fingerabdruckscanner, die Kamera und verschiedene Sensoren sowie die den LED-Flash hinten drauf gepackt sind. Und das ist das Einzige eigentlich, was schlimm aussieht. Und dass das so hervorgehoben ist, das ist natürlich auch recht ungünstig. Als ob man unbedingt haben will, dass die Kameralinse zerkratzt. Was denken die Designer sich eigentlich dabei? Also ich hoffe, das ist nicht das fertige Design. Also ich kann es manchmal nicht nachvollziehen. Da macht man ein Gerät, das so aussieht wie 0815 und dann macht man ein einziges Merkmal, was heraussticht. Und das ist auch noch negativ. Ja, um Himmels Willen, also naja. Gut, wann dieses Smartphone, dieses Consumer-Smartphone, das soll ja direkt für den Endverbraucher sein, herauskommt, das ist noch eine andere Geschichte. Möglicherweise sieht es, und ich hoffe, dass es dann auch anders aussieht. Was hat Google vor? Lassen die Projekt Tango neben Android zusammenlaufen? Sieht fast so aus. Aber ich erwarte mir ehrlich gesagt jetzt von diesem einen Gerät hier nicht viel. Und ich bezweifle auch ehrlich gesagt noch, dass das auf dem normalen Konsumermarkt überhaupt kommt. Ja, irgendwann kommt natürlich eins. Aber ob es das ist, das glaube ich so nicht. Also ich bin da äußerst skeptisch und ich weiß gar nicht, was Google momentan hier wieder treibt. Die verlieren total ihren Fokus, habe ich das Gefühl. Naja, schauen wir mal. Legales Musikstreaming, das wächst momentan und zwar nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja. Zahlen sehen nämlich so aus, dass der Zuwachs 48% beträgt. Ja, 2014 waren es 164,5 Milliarden Songs, die gestreamt wurden. In 2015 waren es 152,7 Milliarden Songs. Ein Zuwachs, Entschuldigung, von 152,7 Milliarden Songs. Ihr seht, da komme ich schon durcheinander, weil die Zuwachszahl fast so hoch ist wie die tatsächliche Zahl der Streamings in 2014. Und zwar kommt man dann auf eine Gesamtstreamingzahl von 317,2 Milliarden Songs. Also mehr als 48,1%. Wahnsinn. Tja, so sieht es aus. Rückläufig sind die digitalen Verkäufe der Tracks und der Alben. Die fielen nämlich signifikant in 2015. Und zwar von 1,1 Milliarden auf 964,8 Millionen Einheiten. Also dieser Markt geht zurück, während der Streaming-Markt deutlich steigt. Eigentlich müssten da alle mit zufrieden sein. Wenn man den Zuwachs nämlich sieht, dann ist der massiv. Und es ist ja nicht so, dass jetzt gar nichts mehr verkauft wird. Und das hätte ich eigentlich noch erwartet, nachdem Spotify, Google Music, Deezer und alle möglichen Streaming-Services dann hier immer bekannter werden, hätte ich eigentlich erwartet, dass die Digitalverkäufe der einzelnen Tracks und der Alben komplett wegbricht. Ich weiß nicht, warum man das überhaupt macht. Ja, tut mir leid. Aber die Leute sehen das offenbar anders. Ja, man will da kaufen. Ja. Und das kommt ja dann auch noch dazu, zu diesem massiven Anstieg an Streaming-Songs, wo die Labels bzw. die Content-Provider jede Menge Kohle damit abschöpfen. Wenn da nichts beim Musiker ankommt, dann hängt es nicht an den Streaming-Anbietern, sondern daran, dass ihre Plattenlabels zu gierig sind, ja, und dass die Content-Provider den Künstlern alles wegnehmen möchte, ja. Das sollte man vielleicht mal von der anderen Seite her angehen, ja, das Ganze. Jetzt muss ich mal gucken. Gut, nix sonst weiter. Nix weiteres Interessantes natürlich, klar, die CD Verkäufe, die sinken natürlich, klar, jetzt noch etwas, aber trotzdem muss ich sagen, auch hier wundert es mich, dass überhaupt noch so viele CDs hier überhaupt verkauft werden. Ich kann es gar nicht mehr nachvollziehen. Google Now ist in der Überarbeitung, zumindest was also die Wetterkarte betrifft, ja, habe mich sowieso schon immer gefragt, warum das Design von der Wetterkarte so schlecht, also so lahm ist, ja, irgendwie. Und das soll sich jetzt ändern, da kommt ein bisschen mehr Farbe rein, endlich Farbe, ja, sogar Bilder, ja, lustige Sachen, ja, das muss ja nicht immer so bierernst sein und wie ich das sehe, könnte das sehr, sehr interessant sein. Wäre sehr wünschenswert, meiner Meinung nach. Es sind noch ein paar Zusatzfunktionen dazugekommen. Und ich denke, ja, das kann nur positiv sein. Tut mir leid an Leute, die nur schwarz-weiß wollen und langweilige Grafik und überhaupt alles langweilig. Sorry. Keine Ahnung. Da kann man sicherlich eine App runterladen, die langweilige Grafik bietet. Ja, das nennt sich dann, Hipster, irgendwas, bla bla bla. Gut, ich habe gestern mal wieder eine App installiert, ein Spiel installiert. Das habe ich schon 2010, war das im Uncast App der Woche, wenn ich das richtig weiß noch. Ich muss da gerade mal gucken. Nein, 2011. 2011 war das App der Woche im Uncast 28. Ja. Und das nennt sich Game Dev Story. Ganz genau. Und das habe ich mir jetzt mal wieder installiert und siehe da, es hat letztes Jahr im Juni das letzte Update gegeben. Die Firma hat es geschafft, das auch auf den neueren Geräten gut laufen zu lassen. Das war, es gibt ja auch oftmals Probleme mit älteren Apps auf neuen Geräten, weil diese App ist schon auf dem G1 gelaufen. Ja, ihr habt es richtig gehört, auch tatsächlich auf dem allerersten Android-Telefon ist das schon gelaufen. Ja, das Spiel kam 2010 heraus. Und hat eben bis jetzt die Funktionalität behalten, läuft auf Android 5.1.1 wunderbar und hat nichts vom Charme verloren. Es macht immer noch Spaß, ich bin sofort wieder reingekommen und da muss man ja seine eigene Softwarefirma, seine Spielefirma gründen, ja, und muss dann eben Spiele entwickeln, die benennen, ja, und auch dann bewerben und so in dem Spiel, und das ist alles so schön gelöst und so schön gemacht, dass es total Spaß macht. Alles in so einem 8 oder beziehungsweise 16-Bit-Look. Das heißt, es ist schon Retro-Grafik, aber das passt sogar noch zu dieser Geschichte, zu dieser Story eigentlich perfekt, ja. Es macht echt riesig Spaß, und da seine eigene Softwarefirma zu leiten, das will doch jeder mal, oder? Ist super toll. Kann natürlich nicht mehr App der Woche werden, ganz klar, weil war ja schon App der Woche. Ich habe übrigens dazu auch einen Wikipedia-Eintrag jetzt entdeckt, auf der englischsprachigen Wikipedia. Das Spiel kommt ja von Kairosoft, also aus Japan. Und die haben eine ganze Reihe in diesem Stil da auch veröffentlicht, ja. Was auch sehr, sehr schön ist. Und selbst Ron Gilbert, der Macher von Monkey Island, ja, der hat in einem Interview in der Wired, im Magazin Wired gesagt, dass er ein selbsternannter Süchtiger ist, was dieses Spiel betrifft. Also er spielt das selbst wahnsinnig gern, offenbar. Und das ist natürlich schon eine riesen Auszeichnung für dieses Spiel, das muss man ganz klar sagen, ja. Also viele Leute sind des Lobes da auch voll und haben das dann auch eben zu Recht zu einem der besten Spiele, die für mobile Geräte veröffentlicht wurden, gemacht. Ja. Ich finde, hat nicht den Erfolg bekommen, den es eigentlich verdient hätte. Ja. Interessant auch, ursprünglich kam dieses Spiel im April 1997 für Microsoft Windows heraus. Und das erklärt dann auch eben diese Grafik, aber die passt so gut in dieses mobile Game Environment mit dieser Grafik, das ist einfach phänomenal, ja, also Retro on its own sozusagen, ja, nicht schlecht. Ja, ein trauriges Kapitel ist wohl endgültig jetzt abgeschlossen worden, und dieses Kapitel heißt Cyanogen Mod. Die haben nämlich jetzt tatsächlich bei einem neuen Update für das OnePlus One jetzt Cortana auch integriert, Microsoft Cortana, und direkt ins System reingewurschtelt. Damit ist natürlich das System verseucht und indiskutabel für Leute, die eben sagen, nö, Microsoft möchte ich nicht auf dem Handy haben. Sehr, sehr schade, wenn man die Geschichte von CyanogenMod betrachtet, hat CyanogenMod am Anfang genau für das Gegenteil gestanden, was sie heutzutage praktizieren, nämlich ein OS, das schnelle Updates bringt, freier ist als das ursprüngliche Android-System, und nun bindet man sich an so ein Moloch, ja, wie Microsoft, und nutzt dessen Dienste statt die Google-Dienste. da muss mir mal jemand den Sinn erklären. Okay, gut, wer Microsoft möchte, ist in Ordnung, aber ehrlich gesagt, da bleibe ich knallhart, da kann ich auch ein Windows-Phone kaufen. Und ja, nun gut, wie auch immer, so ist es geschehen, Kapitel abgeschlossen. Sorry, ich weiß, es gibt viele Fans von CyanogenMod, ich gehöre nicht mehr dazu. Tja, so, dann komme ich mal noch zu der Community. Wie gesagt, es gab fast nichts, keine Ahnung, ja, Weihnachtszeit immer noch, ne, keine Ahnung, oder einfach Jahresanfang ist mal ein bisschen träge. Ich suche nach Entschuldigungen, ja, warum in der Community nichts los war. Keine Ahnung, es war nichts los, ja, ganz einfach. Allerdings, der Matt Spike hat mir noch eine Mail geschrieben, in dem er nachfragt nach dem Teltarif-Podcast, den ich mal erwähnt habe, ja, Teltarif-Podcast. Und in der Tat, ich hab das komplett verpeilt und vergessen, das war so einfach zu viel los. Aber der Podcast ist tatsächlich online. Da gibt's nämlich schon einige Folgen. Folge 6 wurde jetzt am, ach, ich weiß nicht genau, wann war denn das? Steht leider kein Datum auf der Seite. Mensch, Leute, die Jahresvorschau, ist das mit dem Artikel vielleicht, ich weiß nicht genau, doch, 4.1. war, glaube ich, die letzte Folge, die Jahresvorschau 2016. Und da ist also, jetzt hat sich doch schon einiges getan. Ja, ich habe hier den Podcast mal verlinkt, den Netcast verlinkt. Ja. Bei mir als Netcast, auch wenn die Podcasts dazu sagen, Mensch, Teltarif, ja. Habt ihr nur iPhone-User? Habt ihr nur iPod-User? Ja. Nur mal die iPhone-User haben Podcasts. Ja. Die hätten dann Phonecasts oder sowas. Ja. Gut, wie auch immer, der Netcast ist aktiv von Teltarif und teltarif.de und auf jeden Fall eine Empfehlung, wie ich da schon vorher gesagt habe. Jetzt komme ich zur App der Woche. Anfangs habe ich so ein bisschen kryptisch gesagt, ja, was Altes, Neues überhaupt. Ja, es ist eigentlich ganz neu. Die App ist erst jetzt im Januar erschienen, aber doch alt. Wie denn das? Tja, ich weiß es nicht. Es hat lange gedauert, bis die offizielle Lego The Lord of the Rings App auf Android erschienen ist. Ist jetzt tatsächlich passiert. Warner Brothers, nach wie vielen Jahren ist das jetzt her? Ich hab keine Ahnung mehr. Nicht verwechseln. Es geht hier nicht um die Hobbit-Trilogie, sondern es geht um Lord of the Rings. Ja, um Herr der Ringe. Also, nicht verwechseln. Ja, ja. Nee, wirklich. So ist es. Keine Ahnung, was das so lange gedauert hat. Ich habe auch deswegen den Überblick verloren. Ja. Jetzt muss ich doch mal nachschauen hier, wie das, ob da irgendwas auf der Wikipedia steht mit dieser App. Na, anscheinend nicht. TT Games zeigt sich dafür verantwortlich. Aber gibt es schon was? Nein, nein, nein, nein. Gibt leider kein eigener Eintrag. Jetzt gucke ich nochmal auf der englischen Wikipedia. Das hätte ich vielleicht gleich machen sollen. Weiß nicht, warum ich es immer wieder probiere auf der deutschen. Naja, gut. Nicht wahr? Sind die deutschen Admins bei Wikipedia etwas strenger? Weiß nicht. Lego Lord of the Rings Videogame. Was steht denn da? Rausgekommen am 30. Oktober 2012 für die PlayStation Vita, Nintendo 3DS und Nintendo DS. Ja. Am 13. November 2012 für PlayStation 3, Xbox 360, Microsoft Windows und die Wii. OS 10, 22. Februar 2013, iOS 7. November 2013 und sage und schreibe im Januar 2016 dann für Android. Eigentlich müsste man jetzt TT Games, Traveler's Tales, müsste man jetzt eigentlich den Stinkefinger zeigen und Warner Brothers auch und fragen, ob die noch ganz normal sind. Ja. Das ist eine Frechheit. Man kann da auch absolut verstehen, wenn man jetzt sagt, jetzt können die sich das Teil sonst wohin stecken. Ja. Aber es ist nicht schlecht. Ja, das muss man ganz klar sagen. Es ist wirklich eine schöne App geworden auf Android. Und das Spiel macht Spaß. Auch gut ist, dass es kein In-Game, ein In-App Verkauf von Items und so weiter ist, ja. Das ist ja immer in der letzten Zeit besonders nervig. Es ist halt immer eine Abwägungssache. Aber in dem Fall ist es auch mal wieder erfrischend zu sehen, dass man für 5,44 € ein Spiel kauft und dann ist auch alles freigeschaltet. Fertig. Boom. Natürlich muss man da auch dann noch Sachen frei spielen, aber es gibt nichts mehr, was man sich dann dazu kaufen kann oder sowas, wo man dann eben einen Vorteil bekommt, wenn man besonders viel Kohle ausgibt dafür. Sowas gibt's hier nicht. Keine In-App-Käufe. Und das finde ich so jetzt erstmal positiv. Ja. Ob man jetzt bereit ist, für 5,44 € auszugeben für ein uraltes Spiel, ja, das auf anderen Systemen schon 2012 zur Verfügung stand, das muss man natürlich selbst dann abwägen. Man sieht das Alter, sieht man dem Spiel allerdings so nicht an. Das ist technisch ist es sehr, sehr schön umgesetzt. Ja. Es macht durchweg Spaß zum Spielen. Die epischen Szenen sind gut übernommen worden. Der epische Vorspann sozusagen, die Vorgeschichte bei Herr der Ringe, ja, wird schön erzählt und auch da sind schon Teile davon spielbar, bis zu dem Punkt, wo der Ring eben dann in das Feuer geworfen werden sollte an, beim ersten Ringkrieg sozusagen und dann geht das Spiel natürlich weiter in den richtigen Hauptteil von Herr der Ringe sozusagen. Und die Qualität zieht sich dann eben durch das ganze Spiel. Richtig schön gemacht. Klar ist natürlich, dass die Charaktere Lego-Charaktere sind. Ganz klar. Also wer sich jetzt hier einen großen Realismus erhofft, der wird natürlich herb enttäuscht werden. Aber das ist nun mal halt die Lego-Reihe. Ja. Und wer sich daran nicht stört. Die Details sind schön gemacht, ja. Die Geschichte wird schön erzählt. Es wird auch auf übermäßig dumme Witze, was oftmals bei diesen Lego-Versionen natürlich klar durch die Charaktere auch zustande kommen, wird verzichtet. Das finde ich sehr, sehr gut. Da gibt's nur kleinere Sachen. Klar, natürlich so ein Knuddelcharakter, der lädt gerade dazu ein, dass man noch ein paar Witze macht, ja, einbaut, aber es ist zumindest mal am Anfang nicht so übertrieben wie bei Star Wars beispielsweise, Lego Star Wars. Das ist ja nur noch eine Parodie von Star Wars sozusagen, ja. Aber das hier, da haben die also doch ein bisschen Respekt gezeigt vor dem Werk von Tolkien und haben da über allzu viele dumme Sachen verzichtet. Ja. Es gibt zwei verschiedene Kontrollsysteme. Einmal die klassische, wo so ein Joystick eingeblendet wird auf dem Screen und einmal dann die Touchscreen-Kontrollfunktion, wo man das eben so nutzen kann wie eine moderne Smartphone-App, das eben haben sollte. Ja. Über 90 spielbare Charaktere kann man da freischalten. Im Spiel, wie gesagt, da kann man nichts kaufen. Ja, die muss man einfach frei spielen. Und da ist dann zum Beispiel Frodo, Samwise Gamgee, Legolas, Gimli, Aragorn, Gandalf der Weiße, Sauron, Saruman, Tom Bombadil und so weiter, alles zum Freischalten vorhanden. Was? Tom Bombadil ist vorhanden zum Freischalten, das ist ja mal super genial, ja, dann hat's ja im Film, hat es ja gar nicht reingeschafft, das fand ich sowas von schlimm, ja, aber Peter Jackson, ne? Hätte schlimmer kommen können. Guckt euch an, was er mit dem Hobbit gemacht hat. Ne? So, bevor ich jetzt hier wütende Zuschriften bekomme, sage ich darüber jetzt nichts mehr. Aber auf jeden Fall ist das spieltechnisch trotz dem Alter durchaus noch als sehr, sehr gut einzustufen und deswegen meiner Meinung nach berechtigt. App der Woche 5,44 € ist sicherlich ein stolzer Preis, aber ich kann euch eins sagen, wenn man das Spiel nutzt und versucht es zu beurteilen, so wie ich das jetzt gemacht habe, was soll ich euch jetzt sagen, ja, darüber, dann macht man es unweigerlich, unweigerlich, so wie man ein normales Konsolenspiel beurteilt. Und da schneidet es ganz gut ab. Ja. Wenn man jetzt für ein Android-Game oder überhaupt für ein Mobiltelefonspiel das so sieht, dann ist es geradezu wahnsinnig gut. Ja. Weil das hat hier Konsolenqualität. Und das sollte man bedenken. Und das macht man so ganz automatisch. Und das ist ein untrügliches Zeichen dafür, dass das Spiel wirklich sehr, sehr gut ist. Man kommt erst gar nicht auf die Idee, das zu beurteilen, weil das jetzt ein Smartphone-Game ist, sondern man beurteilt es so wie ein normales Konsolengame. Und das ist doch eine wirkliche Auszeichnung, oder? Ja, dann war's das für heute vom Uncast. Jawohl, wir sind wieder da. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit. Uncast.thenetcast.com. Da findet ihr die Seite. Vorher aber Google Plus, ja, oben in der Suche Uncast eingeben und schon findet ihr die Uncast Community. Dort ist nämlich die erste Anlaufstelle für diese ganzen Kommentare. Die Links und die Informationen findet ihr dann unter der Webadresse uncast.thenetcast.com. Bitte immer an die Mehrzahl denken, ja, thenetcast.com mit S hin. Genau. Ja, auch zu der Musik möchte ich wieder was sagen. Die Musik kommt von Zero Project und der Titel heißt Infinity. Der Track ist lizenziert unter einer Creative Commons License 3.0 by SA. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!